So schön, wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, ich kann noch Deutsch. Ich predige ja so gut wie fast nie auf Deutsch, eigentlich fast nur auf Englisch, auch schon Portugiesisch. Ich habe die Sprache inzwischen recht fließend gelernt und das Deutsch, meine eigene Muttersprache, gerät in den Hintergrund. Aber jetzt muss ich euch wirklich einmal ehrlich etwas sagen. Der Grund, warum ich hier bin, ist nicht, weil ich einen Ort zum Predigen brauche. Ich bin Ende Juni in Brasilien weggeflogen und zwischen Ende Juni und Ende August bin ich gerade nicht einmal ganz eine Woche bei mir in meinem eigenen Haus. Juni bis Juli, August, September, in 4 Monaten. Das ist, ja, gerade einmal 2 Tage pro Monat. Ich schlafe so gut wie nie in meinem Bett. Meine Frau hat zu mir vorige Woche gesagt, ich habe dein Zimmer vermietet, weil du bist ja ohnehin nie zu Hause. Unser Terminkalender ist so voll. Jetzt hätten wir die Gelegenheit, 2 Tage irgendwo auszuspannen. Aber der Grund, warum wir hier sind, ist, weil wir so überzeugt sind in unserem Herzen, dass das eine göttliche Verknüpfung war zwischen uns und zwischen euch. Es war einfach, für uns ist es so klar, es war eine wirklich göttliche Verbindung. Und wir fühlen uns hier zu Hause. Ihr seid einfach Teil unserer Familie und Teil von uns. Wir haben heute ein Lied gesungen, Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Das ist wahrscheinlich eines der gefährlichsten Gebete, die man je beten kann. Ich betete dieses Gebet vor vielen, vielen Jahren. Ich habe mir nie in meinem Leben gedacht, ich werde je irgendetwas mit Kindern tun. Das habe ich mir nie gedacht. Mein Leben war erfüllt, mein Leben war schön, ich habe Gemeinden gegründet, das war alles wunderbar. Und als ich dieses Gebet gebetet hat, hat der Herr mein Herz so zerbrochen für die Kinder, die einfach nichts haben. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Leute sagen alle, wir sind verrückt, da haben sie wahrscheinlich eh recht, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen in Brasilien 100 Waisenhäuser bauen. Ich habe jetzt gerade mein 10. Buch vor kurzem fertig geschrieben und ich habe die Entscheidung getroffen. Jeder Cent meiner Bücher, egal wie viel ich verkaufe, ich habe das schriftlich festgelegt, bis an mein Lebensende werde ich nie einen Cent Gewinn von meinen Büchern nehmen. Jeder Cent wird den Kindern und der Mission zugutekommen, den Kindern, die sonst nichts haben. Ich sagte, wenn ihr das seht, da oben, wo David seine Woche war, wenn du das einmal gesehen hast, das Herz ist mir so zerbrochen. Ich habe 4 Monate lang nur geheult. Wenn du siehst, auf 10 Quadratmeter eine Familie mit 10 Leuten, die dort hausen, die nichts, einfach nichts haben. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe zu Debbie gesagt, wir haben eine Wohnung, wir haben was zu essen, wir haben was zum Anziehen. Die haben nichts. Verkaufen wir unser Gewand, das wir haben. Aber das größte Teil meiner Kleider war schon so alt, das kann ich gar nicht mehr verkaufen. Aber jetzt inzwischen habe ich neuere bekommen. Hartmut wollte uns besuchen und der war mit mir Kleider kaufen. Der hat gesagt, du brauchst Kleider. Ich habe gesagt, ich brauche doch keine Hosen. Er hat gesagt, doch, schau, wie du ausschaust. Ich habe gesagt, die sind erst 25 Jahre alt. Was passt dir an meinen Hosen nicht? Aber ihm hat das nicht gepasst, also musste ich Hosen kaufen gehen. Ich bin ein bisschen anders da. Ich auf dem Gebiet. Aber der Herr ist gut. Wir wollen euch einfach herzlichsten Dank sagen für die, die ihr im Gebet mit uns steht, die ihr diese Arbeit mittragt. Die 31 Mitarbeiter, die sind alle freiwillig. Natürlich sind nicht alle da. Die haben ja Schule und Studieren und Arbeit. Also wann sie können, kommen sie. Aber alle kommen irgendwann einmal in der Woche. Und das Schöne an dieser Arbeit ist, und das ist das Schöne, dass nicht ein einziger Cent von irgendeinem Geld in irgendwelche administrative Arbeit geht. Das war für mich immer so wichtig. Leute sagen, kommt und spendet und helft diesen Kindern da. Und dann gehen von einem Euro gehen 30 Cent zu den Kindern und 70% gehen irgendwo anders hin. Also bei uns geht wirklich, es gibt keine Administrationskosten. Die gibt es gar nicht, weil wir machen alles umsonst. Wir putzen sogar unser Geld hinein. Die Pastoren-Ehepaar, das dem vorsteht, die sind als Pastoren dort in der Gemeinde angestellt. Also alles kommt wirklich den Kindern zugute. Und wir wollen euch einfach Danke sagen auch für eure Gebete. Dankeschön. Auch für eure Gebete und für eure, dass einfach, dass ihr im Gebet hinter uns steht. Schlagen wir die Bibel bitte auf im Lukas Kapitel 8 von Vers 22 bis Vers 26. Es ist so schön, euch wieder zu sehen. So schön. Wir haben euch so lieb gewonnen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wisst ihr, der Herr tut Großes hier in Deutschland. Hört mir gut zu, ich muss euch die Geschichte erzählen. Das letzte Mal war ich im November hier. Von hier fuhr ich nach Frankfurt, wo ich in unserer brasilianischen Gemeinde predigte. Dann im Jänner oder Februar war es, bekam ich ein E-Mail von einer Dame aus Frankfurt. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Frau war. Als ich in Frankfurt in unserer kleinen brasilianischen Gemeinde predigte im November, da nahm eine der Leute dort im Gottesdienst mein Buch mit, welches ich auf Deutsch habe, die Kraft zu vergeben. Die nahm das Buch mit und die schenkte es einer Arbeitskollegin. Diese Arbeitskollegin schrieb mir nach circa 7 oder 8 Wochen ein E-Mail. Sie sagte, sehr geehrter Herr Hirtler, ich habe soeben die letzte Seite Ihres Buches gelesen, die Kraft zu vergeben. Das hat mir eine Arbeitskollegin gegeben. Das Buch hat mich so verändert, ich muss Ihnen schreiben. Sie hat sich nicht bekehrt, als sie mir das geschrieben hat. Sie hat gesagt, ich bin eine strikte Muslimin. Ich bin strikt muslimisch erzogen worden. Meine Eltern sind hier nach Deutschland ausgewandert. Mein Leben war komplett zerstört. Ich war voller Bitterkeit, voller Zorn, voller Hass. Mein Leben war einfach nur, ich war depressiv, mein Leben war kaputt. Als ich ihr Buch gelesen habe und begonnen habe, einfach zu vergeben, meinem Vater zu vergeben und den Leuten zu vergeben, hat sich mein Leben immer mehr verändert. Plötzlich habe ich das erste Mal seit Jahren wieder Freude empfunden. Und dann sagte sie mir, ich will diesen Gott kennenlernen, den Sie auch kennen. Was soll ich tun? Jetzt schockiere ich einmal euch alle so richtig nett. Ich habe zurückgeschrieben, auf keinen Fall in die Kirche gehen. Wisst ihr? Ich habe auch erklärt, warum. Ich habe gesagt, Gott ist nicht in der Kirche zu finden. Der wohnt nicht in Gebäuden. Gott steht jetzt vor der Tür deines Herzens und möchte hinein. Er hat seinen Sohn Jesus Christus für sie sterben lassen. Ich habe ihr das Evangelium gepredigt. 2 Monate später wurde sie getauft, ist jetzt Teil unserer Gemeinde dort in Frankfurt, geht in einen Hauskreis jede Woche und ist ein strahlender Christ. Wir werden sie am Freitag das erste Mal treffen. Sie hat mir so viele Messages geschickt. Sie hat gesagt, wissen Sie, Hirtler, inzwischen sind wir bei du. Weißt du, Reinhard, hat sie gesagt. Weißt du, Reinhard, wenn ich diesen Schritt jetzt treffe, wird mich meine gesamte Familie ablehnen und abstoßen. Aber das ist mir egal, ich liebe Jesus so sehr. Hier in Deutschland, Freunde. Mitten in Deutschland errettet Jesus eine strikte Muslimin, der es egal ist, ob sie jetzt von der Familie abgelehnt wird oder nicht, weil sie die Liebe Jesus erfahren hat. Wir dürfen nicht aufhören zu glauben, dass der Herr in Deutschland sein Werk auch genauso ausführen wird, wie er es versprochen hat. Lukas Kapitel 8. Und es geschah an einem der Tage, Vers 22, und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen. Ich werde von hier lesen, weil ich habe die Elberfelder, ich habe die Luther, sonst kommt ihr ein bisschen durcheinander. Dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüberliegt. Hier finden wir eine sehr, sehr interessante Begebenheit. Eine Begebenheit, wo Jesus wieder einmal mit seinen Jüngern unterwegs ist und wo wieder einmal der Glaube das Thema ist. Der Glaube ist ja ein Thema, der sich durch die Bibel hindurchzieht. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 1, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir als Kinder Gottes, dass wir als Gerechte Gottes, wir sind dazu berufen, dazu bestimmt, aus Glauben zu leben. Leider, viele Christen beginnen ihr Leben aus Glauben, aber leben ihr Leben nicht aus Glauben. Viele Menschen erleben die Bekehrung aus Glauben, sie geht auch nur aus Glauben, aber dann leben sie nicht ein Leben, wo jeder Augenblick ihres Lebens auch wirklich aus Glauben gelebt wird. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, Jesus hat zu einem Mann gesagt in Markus Kapitel 9, Vers 23, wenn du glauben kannst, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Wenn wir die Worte Jesus jetzt einmal ernst nehmen, schau, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn wir die Worte Jesus jetzt wirklich als bare Münze nehmen, was ich auch tue, dann heißt das eigentlich, dass es im Leben eines Christen keine Beschränkungen mehr geben sollte. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das heißt, Jesus hat gesagt, wenn du glauben kannst, dann gibt es Unmögliches nicht mehr in deinem Leben. Als wir geheiratet haben vor 30 Jahren, dieses Jahr im Oktober feiern meine wunderbare Frau und ich 30 Jahre Hochzeitstag. Da wird gefeiert, dass die Korken krachen. Ihr könnt alle an uns denken, weil feiern tue ich ohne euch. Nur mit ihr alleine. Nicht mal meine Söhne nehme ich damit. Als wir geheiratet haben vor etwa 30 Jahren, ich bin ja absolut nicht kreativ. Und bei mir war so, Zeichnen hat der Gegenstand in der Schule damals geheißen. Vielleicht heißt es auch Malen, aber wo man halt so Malen und Zeichnen gehabt hat. Und da habe ich immer, in Österreich war 5 die schlimmste Note. 1 war die beste. Mein Papa hat immer gesagt, 5er darfst mal keinen heimbringen. Mein Zeugnis war eigentlich fast nur 4er, also die vorschlechteste Note. Manchmal war einmal ein 3er dabei und in Leibesübungen habe ich immer ein 1er gehabt. 5er habe ich vermieden, weil den durfte ich nicht nach Hause bringen. Aber in Zeichnen habe ich immer einen 5er gehabt. Egal wie sehr ich mich angestrengt habe, ich konnte einfach nichts Künstliches herzaubern auf dem Papier. Ich kann mich erinnern, eines Tages war das so, ich habe mich so bemüht, jetzt habe ich mir gedacht, heute wird die Lehrerin so richtig zufrieden sein mit mir. Ich habe so einen richtigen, schönen Skifahrer gezeichnet, der den Berg runterfällt, so mit Wasserfarben. Und die Lehrer sagte, ist das ein Pferd unter Wasser? Ich dachte mir, du liebe Zeit. Also das war nie das meine. Aber meine liebe Frau, die hat in der Familiengeschichte, da gibt es mehrere Künstler, die sind künstlerisch veranlagt. Und meine Frau auch. Also sagte ich ihr, ich möchte, dass du mir ein schönes Bild machst. Das kennt ihr ganz bestimmt alle, diesen roten Kreis mit dem Querbalken durch, mit dem roten Balken durch, dieses Verbotszeichen. Sieht man überall, Rauchen verboten. Ich habe gesagt, bitte mach mir ein schönes, großes Bild mit diesem Zeichen. Das machte sie dann auch. Daraufhin sagte, und jetzt schreibst du quer über dieses ganze Bild unmöglich. Und das habe ich mir dann aufgehängt, als man in die Wohnung reinkam bei uns. Das Erste, was du gesehen hast, war dieses Bild. Und die Leute fragten dann, Reinhard, was soll denn das? Sage ich, in diesem Haus ist das Wort unmöglich verboten. Das Wort unmöglich habe ich aus meinem Vokabular gestrichen. Das gibt's bei mir nicht und das ist in meinem Haus nicht erlaubt zu sagen. Niemand darf sagen, na, das ist unmöglich. Weil Jesus hat gesagt, wenn du glauben kannst, ist dir alles möglich. Wir müssen lernen, Freunde. Ihr könnt gern applaudieren, solange ihr Jesus applaudiert. Wenn es mir applaudiert, komme ich nicht mehr zurück. Ich mag keinen Applaus, der ist mir irgendwie, ich mag den nicht. Also applaudieren dürft ihr gern, aber ihr müsst einfach dem Herrn applaudieren. Weil ich mag keine Ehre von Menschen bekommen. Ich will einfach nur, dass Jesus verherrlicht wird durch mein einfaches Leben. Also nur, damit ihr das wisst. Ich weiß, ich bin ein bisschen anders und komisch. Viele Leute mögen Applaus, aber ich mag ihn nicht. Der Herr muss der sein, der immer geehrt wird durch unser Leben. Auf jeden Fall, die Leute sagten, ja, was ist das? Ich sage, in meinem Haus ist unmöglich verboten. Das wird nicht gesagt hier. Weil wenn du glauben kannst an Jesus, ist alles möglich. Wir müssen lernen, ein Leben aus Glauben zu leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir dürfen unser Christenleben nicht anfangen in Glauben und dann den Rest des Lebens so im Halbglauben und Halbzweifeln leben. Und wenn wir in der Krise sind, versuchen wir wieder zum Glauben. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Das ganze Christenleben ist ein Christenleben des Glaubens. Wir vertrauen uns 100% auf den Herrn und auf das, was er uns versprochen hat. Egal wie die Umstände sind und wie sie ausschauen und was rundherum um uns drunter und drüber geht. Wenn wir lernen, ein Leben aus dem einfachen kindlichen Glauben zu leben, dann werden wir auch sehen, dass der Herr immer zu seinem Wort steht. Gottes Wort ist Wahrheit. Er ändert sich nicht. Wisst ihr, wir haben das Glaubensleben so kompliziert gemacht, aber in Wirklichkeit, ich habe es als viel einfacher empfunden, wie viele Christen es machen. Es ist im Grunde genommen gar nicht so kompliziert. Das Erste, was wir anerkennen müssen, ist, wir müssen verstehen, dass Gott niemals in unserer eigenen Fähigkeit verherrlicht wird. Der Glaube beginnt eigentlich, wo unsere Fähigkeit zu Ende ist. Gott wird nicht verherrlicht in der Fähigkeit des Menschen. Gott wird verherrlicht, wenn der Mensch seine Unfähigkeit eingesteht und sagt, jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte, Herr, aber das ist der Anfang deiner Kräfte. Das Ende unserer Kräfte ist der Anfang seiner Kräfte. Aber so viele Menschen, so oft leben wir in unserer eigenen Stärke. Hört mir zu, was Gott in Brasilien tut. Und ich glaube, das trifft auch ein Teil davon auf Deutschland zu. Der letzte Teil der Gemeinde trifft, glaube ich, auch auf Deutschland zu. Wir sind im Februar 2014 nach Brasilien gesiedelt. War nie in unseren Plänen, es war eigentlich nie in unserer Zukunftsplanung drin. Eines Tages sagt der Herr zu mir, kannst du dich erinnern, als du ein Kind warst, hast du zu mir gesagt, ich werde immer alles tun, was du von mir möchtest, egal was es mich kostet. Ich habe gesagt, ja Herr, ich kann mich erinnern. Er hat gesagt, gilt dieses Versprechen noch? Ich habe gesagt, natürlich gilt das. Er hat gesagt, dann geh nach Brasilien. Ich kam nach Hause und sagte zu David, Liebling, wir wandern aus nach Brasilien. Haben die Koffer gepackt und sind ausgewandert. Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet, keine Idee gehabt, was auf uns zukommen wird. Wir sind einfach rüber. Als ich dort ankam im März 2014, vor ein bisschen mehr als 2 Jahren, da hatten wir eigentlich keine Ahnung, was in Brasilien so los ist. Wir kannten das Land nicht wirklich. Ich habe ein paar Mal dort gepredigt, aber wir hatten nicht wirklich viel Kenntnis davon. Kurz darauf im Mai predigte ich dann bei einer Konferenz in Brasilien, eine kleine Konferenz in einer Gemeinde so mitten im Land drinnen. Als ich dort predigte, da plötzlich kam der Geist Gottes so stark und ich begann über Brasilien, über das Land zu prophezeien. Und ich habe prophezeit, dass der Herr kurz davor steht, das Land Brasiliens mächtigst zu erschüttern. Habe ich euch das schon erzählt? Genau. WM, die Wirtschaft, dann die Politik und dann die Gemeinde. Und dann die Ernte. Jetzt hört zu, inzwischen ist die Präsidentin, die ist bereits amtsenthoben worden. So etwas hat es noch nicht gegeben. Und jetzt hat Gott begonnen, die Gemeinden in Brasilien zu erschüttern. Als die ganzen Dinge begonnen haben, habe ich zum Herrn gesagt, Herr, warum willst du die Gemeinde erschüttern? Sie ist doch deine Braut. Du liebst doch deine Gemeinde. Was gibt es in der Gemeinde zu erschüttern? Da sagte der Herr mir, in der Gemeinde ist zu viel menschliche Kraft und zu wenig von meiner Kraft. Und ich werde die menschliche Kraft in der Gemeinde erschüttern, damit meine Kraft in der Gemeinde sichtbar werden kann. Freunde, hört zu. Unsere Kraft ist oft der Kraft Gottes im Weg. Der Glaube beginnt da, wo wir mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Intelligenz, mit dem allen, was wir so gut, wo wir so gut alles im Griff haben. Wenn wir da zum Ende kommen, dann beginnt das wahre Leben des Glaubens. Denn dann brauchen wir die übernatürliche Kraft Gottes, um uns in das hineinzubringen, was Gott für uns geplant hat. Darum, für mich ist es immer so, wenn ich auf mich schaue, denke ich immer, um Gottes Willen, was kann ich da tun? Gar nichts. Ich habe weder Finanzen noch Fähigkeit noch Intelligenz noch Gaben noch Talente, jetzt in dieser Situation etwas zu tun. Dann denke ich mir im nächsten Augenblick, oh Herr, wie wunderbar. Das ist der schönste Punkt, an dem ich in meinem Leben sein kann. Ich zitiere so gern zwei Bibelverse aus einem Atemzug. Der erste ist Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Geht nichts. Und im gleichen Atemzug zitiere ich so gern Römer Kapitel 8, Vers 37. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Jesu Christus. In uns selbst können wir nichts ohne ihn, aber mit ihm sind wir mehr als Überwinder. Mit ihm können wir alles. Mit ihm beginnt das wirkliche Leben des Glaubens, beginnt erst, wenn wir unsere eigenen Kräfte, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir nicht uns mehr auf unsere eigenen Kräfte verlassen. Es ist sehr interessant, was Jesus hier im Lukas Kapitel 8, Vers 25 sagt. Normalerweise hat Jesus seine Jünger immer getadelt. Er hat sie gerügt. Jesus hat zu den Jüngern so oft gesagt, oh ihr Kleingläubigen. Matthäus 17, als er von dem Berg der Verklärung herunterkam und die konnten den Dämon nichts austreiben. Oh ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich noch bei euch verharren? Immer wieder rügte Jesus seine Jünger für ihren Kleinglauben, für ihren Unglauben. Aber hier tat er das nicht. Schau mal auf Vers 25. Hier sagt Jesus nicht, o ihr Kleingläubigen. Er sagt auch nicht, o ihr Ungläubigen. Er sagt auch nicht, warum habt ihr keinen Glauben? Er sagt nichts von dem. Er stellt ihnen eine Frage. Die Frage, die ihnen stellt, ist, wo ist euer Glaube? Jesus hat ihnen eine ganz gezielte, bewusste Frage gestellt. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, Herr, warum hast du es nicht einfach gerügt für den Unglauben? Warum hast du sie nicht getadelt, wie an so vielen anderen Bibelstellen? Warum schaust du sie an und du sagst ihnen einfach, wo ist euer Glaube? Das ist eine Frage, das ist keine klare Rüge, das ist kein klarer Tadel, das ist einfach eine Frage. Wo ist euer Glaube? Wo ist er denn? Warum hat Jesus diese Frage gestellt? Ich glaube, Jesus hat diese Frage aus einem ganz bestimmten Grund gestellt. Wie hat die ganze Geschichte begonnen? In Vers 22 sehen wir, dass sie stiegen in ein Boot und die Reise begann mit einer klaren Aussage. Schau mal hier. Jesus sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Jesus sagte zu seinen Jüngern klipp und klar, er sagte nichts, hey Jungs, geh mal ins Boot und fahr mal einmal wohin. Jesus sagte, gib uns klar, lasst uns, also er war inkludiert, er war mit dabei von der Partie. Er sagte, lasst uns über den See drüber fahren. Jesus gab ihnen eine klare Anweisung und ein klares Wort, welches einer klaren Verheißung gleichkommt. Wenn Jesus sagt, wir fahren über den See, dann fahren wir über den See. Da können zehntausende Dämonen wirbeln, da kann der Sturm gehen, da kann das Meer noch so wellig sein. Es ist egal, was geschieht. Wenn Jesus einmal klipp und klar sagt, lasst uns da rüber fahren, dann meint er genau das, was er sagt. Der Grund, warum er ihnen die Frage gestellt hat, war einfach der, weil er ihnen klipp und klar gesagt hat, was sein Plan ist. Und trotz der klaren Aussage Jesus, trotz des ganz klaren Wortes und Auftrages Jesus, war ihr Glaube anderswo als in dem Wort, das der Herr ihnen gegeben hat. Wisst ihr, sie hätten eigentlich Jesus gar nicht aufwecken brauchen. Jesus war offensichtlich sehr müde, denn du musst schon sehr müde sein, dass du in so einem Boot schlafen kannst. Die Bibel sagt, sie waren in großer Gefahr, das waren Fischermänner. Die waren es gewohnt, auf dem Schiff zu sein. Die waren es gewohnt, dort am See zu sein. Die waren es gewohnt, unter den Wellen und dem Wind zu sein. Das war ihr Alltag. Die bräuchten Jesus gar nicht aufwecken. Das Einzige, was sie hätten tun müssen, war Folgendes. Als der Wind und die Wellen kamen, als das Schiff in großer Gefahr war, als alles drunter und drüber ging, hätten sie nur sagen brauchen, Moment einmal, was hat er schon mal gesagt? Ah, er hat gesagt, wir fahren rüber, also fahren wir rüber, lass mal ihn schlafen, der ist sicher müde. Der war wahrscheinlich früh auf schon zum Beten, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Und sie hätten einfach nur sagen brauchen zu der Wind und den Wellen, ruhig, wir fahren darüber, ihr stoppt uns nicht. Jesus hat das Gleiche getan. Jesus stand auf und sagte, ruhig, aus, Friede. Wir fahren darüber. Freunde, wenn Jesus sagt, wir fahren über den See, dann fahren wir über den See. Punkt. So einfach ist das. Das, was sie gehindert hat, an ihr Ziel zu kommen, war nicht der Wind und waren auch nicht die Wellen. Es war nicht die große Gefahr, es war nicht das Problem, es waren nicht die Umstände. Das Problem ist, ihr Glaube war anderswo als im Wort, welches Jesus ihnen gibt und klar gegeben hat. Muss ich eine tolle Geschichte erzählen? Ich fahre sehr gern Motorrad. Also jetzt schon lange nicht mehr. In Brasilien erlaubt es mir meine Frau nicht mehr. Sie will nicht Witwe werden. Es ist sehr gefährlich da drüben. Aber ich habe ein Motorrad geschenkt bekommen, als ich in Amerika lebte. Zu meinem Geburtstag vor einigen Jahren, im Jahr 2008. Schenkte mir ein Freund ein Motorrad. So eine schöne Honda Shadow 750, so die gemütlichen, weißt du, nicht so die Villen, wie ihr Deutschen fährt, sondern die gemütlichen, wo man sich zurücksitzt und die Beine ausstreckt und so durch die amerikanischen Straßen schön fährt. In unserer Gemeinde in Amerika, wo wir lebten, da hatten eine gute Anzahl von Männern auch Motorräder. Und einmal im Jahr planten wir eine Motorradreise, nur Männer, da dürften keine Frauen mit. Das war 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Da fuhren wir relativ viel und von in der Früh durch bis am Abend, 3 Tage durch. Das planten wir lange vorher, weil es war nicht so leicht, dass du 12 bis 14 Männer waren wir jedes Mal. Es war nicht so leicht, dass du so viele Männer ein Datum findest, wo alle wirklich können. Das planten wir Monate vorher, wurde im Kalender eingetragen und da ging einfach nichts. Der Termin war fest. Dann fuhren wir wieder einmal und als wir so fahren, es war am ersten Tag, wir fahren so durch die Berge von West Virginia dahin, ganz wunderschön. Plötzlich verzog sich der Himmel und es wurde schwarz und begann zu regnen. Und ich weiß nicht, ob von jemand euch ein Motorradfahrer hier ist, aber so länger im Regen zu fahren ist gar nicht angenehm. Vor allem drüben fährt man ja auch nicht mit so ganzen Kopf eingedeckelt. Das tut man ja nicht. Da gibt es ja Staaten, da brauchst du gar keinen Helm. Da fährst du komplett frei. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und wo man Helm braucht, da fährt man in der Regel nur so, gerade so ein bisschen ein Blechtöpfchen hier auf dem Kopf drüber. Also da hast du dann wirklich das Wasser im Gesicht und den Regen so richtig fest ins Gesicht. Und wir fuhren da dahin und der Himmel wurde schwarz und es beginnt zu regnen. Und ich fuhr da so mittendrin in der Partie und ich habe zum Beten angefangen. Oh Herr, bitte nimm den Regen weg. Oh Herr, stopp doch den Regen. Ich weiß, du liebst mich. Ich bin dein geliebter Sohn. Einmal im Jahr machen wir diesen Ausflug. Bitte Herr, mach für mich den Regen weg. Wisst ihr, was geschehen ist? Gar nichts. Es hat weiter geregnet. Aber der Herr sprach zu meinem Herzen. Der Herr sagte zu mir Folgendes. Warum ich? Mach's doch du. Mach's doch du. Darauf dachte ich mir, Moment einmal. Wenn er sagt, wir fahren rüber, dann fahren wir rüber. So einfach ist das. Wenn er sagt, mach ihn du weg, dann mache ich ihn weg. So einfach ist das. Ich habe mit meiner rechten Hand weiter schön Gas gegeben, habe meine linke Hand zum Himmel erhoben und ich habe die Wolken, ich befehle euch jetzt sofort, hört auf mich runter zu spucken. Aus ist jetzt damit. Wisst ihr, was geschehen ist? Der Regen war weg und wir hatten 3 wunderschöne Tage. Wirklich wahr, ist wirklich wahr. Sage ich jetzt, wir können einfach rausgehen und mit dem Wetter machen, was wir wollen. Stell dir vor, das würde so funktionieren, das wäre ziemlich schlimm. Der Hartmut geht raus und sagt, mir ist so heiß, ich will Schnee. Meine Frau geht raus und sagt, oh, mir ist so kalt, ich will Sonne. Es wäre ein absolutes Chaos und die Welt würde bald untergehen. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist Folgendes. Der Herr sagte zu mir, mach du ihn weg. Das Problem ist, wir haben Verheißungen, wir haben das Wort Gottes. Gott hat uns oft so viele prophetische Worte gegeben, Verheißungen gegeben. Er hat zu unserem Herzen gesprochen, der Wind und die Wellen kommen und wir geben unseren Glauben überall hin, aber nur nicht in das Wort, welches er uns gegeben hat. Wenn er sagt, wir fahren rüber, dann fahren wir rüber. Das muss eine Entscheidung in unserem Herzen sein. Egal wie stark der Wind ist, egal wie schlimm die Wellen sind, egal wie die Umstände ausschauen, mag es drüber und drunter gehen. Er hat gesagt, lass uns rüberfahren. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er hat ja nicht gesagt, ihr fahrt mal darüber. Er hat gesagt, lasset uns hinüberfahren. Er steigt ja nicht aus dem Boot. Er lässt dich ja nicht sitzen im Wind und im Regen. Er lässt dich ja nicht im Sturm sitzen. Er ist ja mit dir mitten in dem Sturm. Er fährt ja mit rüber mit dir auf die andere Seite der Probleme. Er fährt ja mit rüber mit dir auf die andere Seite der Umstände. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in mir drinnen. Überall, wo ich bin, ist er auch. Wir sind auf dem Sturm und wir sind auf dem Gewitter und wir sind oft in den Schwierigkeiten und wir sind oft in den Umständen. Und dann haben wir oft eine Einstellung, dass wir jetzt zu Gott schreien und zu Gott rufen, so mit der Idee, irgendwo da oben müssen wir laut genug rufen, damit wir ihn da zu uns herbewegen. Freunde, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus lebt in meinem Herzen. Wenn ich im Sturm bin und wenn ich in der Schlacht bin und wenn alles drunter und drüber geht und wenn das Boot nur so schaukelt, dann schaukelt es für Jesus gleich wie für mich, weil er ist mit mir im Boot. Und er lässt mich nicht untergehen. Wisst ihr, ich diene dem Herrn. Ich habe mich im Jahre 1968 bekehrt. Das sind jetzt schon 48 Jahre her. Ich habe vieles erlebt, viele Schwierigkeiten, viele schöne Dinge, aber eins habe ich noch nie erlebt in den letzten 48 Jahren, dass der Herr nicht treu war. Das habe ich nicht einmal erlebt. Der Herr ist treu. Er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Wenn wir nur seinem Wort Glauben schenken, dann steht er immer zu seinem Wort. Er steht ohnehin immer zu seinem Wort. Aber wenn wir seinem Wort Glauben schenken, dann werden wir mit ihm auf die andere Seite des Sees kommen, durch die Umstände, durch die Schwierigkeiten, durch den Wellen, durch den Wind, mitten kerzengerade hindurch. Es muss sich alles legen und wir kommen auf die andere Seite mit unserem Herrn an. Als der Herr sie gefragt hat, wo ist euer Glaube, da habe ich mir selbst die Frage gestellt. Herr, warum erstens die Frage? Ich persönlich glaube, er hat gesagt, wo ist euer Glaube? Weil der Glaube war offensichtlich am falschen Platz. Er hat ihnen den klaren Befehl gegeben und als sie in den Schwierigkeiten waren, musste er fragen, wo ist jetzt euer Glaube? Wo ist er? War der Glaube im Boot? Ja, unser Boot ist toll, schau, das haben wir jetzt schon seit 15 Jahren. Mit dem Boot haben wir schon so viele Male den See überfahren. Da sind wir durch Stürme durch, da haben wir große Fische gefangen. Wir vertrauen auf unser Boot. Ist es nicht so, dass wir oft auf die äußeren Dinge unser Vertrauen schenken? Dass wir oft nicht unseren Glauben in die Methoden hineingeben? Dass wir oft nicht unseren Glauben da hineinlegen? Ja, das hat mich schon oft durchgetragen. Das wird mich auch jetzt wieder durchtragen. Wo ist unser Glaube? Hoffentlich nicht in dem, was uns schon oft durchgetragen hat, im Natürlichen, sondern hoffentlich ist unser Glaube in den Worten unseres Herrn. Lasst uns hinüberfahren auf die andere Seite. War ihr Glaube vielleicht in ihrer eigenen Kraft? Ja, ja, sagt Petrus, das habe ich schon oft gemacht. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen auch genau auf diesem See Genezareth. Wir wurden beide gebeten, nach Israel mitzureisen, in einer Israel-Reise, die unsere Gemeinde organisiert hat, mit hauptsächlich Pastoren und ich durfte dort auch dienen. Und da wurden wir gebeten, eben auch mitzufahren und dort auch im Dienst dort unterwegs zu sein. Und wir waren genau auf diesem See. Und als wir genau an dem Platz waren, wo die auch übergesetzt haben, da habe ich mir gedacht, ob der Petrus sich noch nicht wohl gedacht hat, ja, ist kein Problem. Jesus sagt, da fahren wir rüber, mache ich. Habe ich schon hunderte Male gemacht. Bin ich schon oft drüber gefahren. Kein Problem. Wo war sein Glaube? War sein Glaube in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Fähigkeit? Wo war der Glaube der anderen elf? War der Glaube der anderen elf in Petrus? Der ist ein Fischermann, der kann das. Der kennt sich da gut aus, der hat Erfahrung. Oft schon ist er darüber gefahren. Wir vertrauen dem Petrus. Wisst ihr, ich sage den Leuten immer wieder, ich komme direkt aus Polen. Meine letzten Worte, als ich mich dort in Polen verabschiedet habe, waren diese, folgt keinem Menschen, folgt Jesus Christus. Folgt nicht dem Reinhard, folgt Jesus Christus. Setz deinen Glauben nicht in Menschen, setz deinen Glauben nicht in mich, setz deinen Glauben nicht in dich, setz deinen Glauben nicht in deinen Pastor. Wo ist dein Glaube? Wenn dein Glaube in Menschen ist, dann wirst du im Sturm und im Wind und in den Wellen Enttäuschungen erleben. Dann wirst du merken, wie dein Glaube dich nicht auf die andere Seite bringt. Der Glaube muss im Wort unseres Herrn Jesus Christus sein. Er ist das Wort, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Er ist die einzige Sicherheit, die wir haben, die uns ganz sicher auf die andere Seite bringen wird. Weil er und sein Wort sind ident. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht lügen. Titus Kapitel 1, Vers 3 sagt, Gott, der nicht lügen kann. Es ist unmöglich für ihn zu lügen, weil er die Wahrheit ist, nicht nur die Wahrheit sagt. Und wir müssen aufpassen, wir müssen wirklich Acht haben, wo wir unseren Glauben hinlegen. Gib ihn nicht in deine Erfahrung, gib ihn nicht in natürlichen Dinge, die dir irgendwann vielleicht auch gut geholfen haben. Gib ihn nicht in deine eigene Kraft, gib ihn nicht in die Erfahrung, die du gehabt hast, gib ihn nicht in die Erfahrung der anderen, sondern leg deinen Glauben einzig und allein in die Worte deines Herrn. Wisst ihr, was ich mache? Ich habe das vor vielen, vielen Jahren gelernt. Etwas, was mir sehr in meinem Leben geholfen hat. Ich habe gelernt, dass wenn ich irgendein Problem habe, wenn ich in irgendeiner schwierigen Situation bin, meine erste Reaktion ist nie zu beten. Das schockiert die Christen immer so, wenn ich das sage. Was, Rainer, deine erste Reaktion ist nicht zu beten? Nein. Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, ist meine erste Situation nie das Gebet. Meine erste Reaktion ist immer das Hören. Immer. Jesus, schau mal die Umstände an. Was sagst du denn dazu? Ich will deine Sichtweise sehen. Ich will deine Worte hören. Ich will wissen, wie du die Situation siehst. Denn wenn du sagst, fahr mal rüber, dann fahr mal rüber. Ausfertig. Wenn du sagst, na, wir fahren nicht rüber, dann fahren wir nicht rüber. So viele Christen, die beten oft so verkrampft, ohne Glauben, mit mehr Zweifel als Glauben im Herzen, weil sie sich nicht sicher sind, was hat der Herr wirklich gesagt. Wir müssen lernen, wenn wir in der Krise sind, wir müssen lernen, einmal einen Schritt zurückzustellen, einfach einen Schritt zurücksteigen, unser Herz zu beruhigen vor dem Herrn und sagen, Herr, was sagst du denn dazu? Was ist denn dein Wort? Denn wenn er zu uns spricht, dann können wir unseren Glauben in sein Wort geben. Aber wenn wir nicht wissen, was er will von uns, wenn wir nicht wissen, was er sagt, wenn wir nicht wissen, was seine Verheißung ist, wenn wir nicht wissen, was seine Pläne sind, dann geben wir unseren Glauben in die Erfahrung, in die anderen Menschen, in irgendwelche Leiter, in unsere eigenen natürlichen Umstände. Dann geben wir unseren Glauben irgendwohin, aber nicht in das, was er zu uns gesagt hat. Und dann wird Jesus auch dir in die Augen schauen müssen und sagen, wo ist denn dein Glaube? Wenn wir wissen, was er zu uns gesagt hat, dann müssen wir die Entscheidung mal treffen. Mein Glaube ist nirgends anders als in deinem Wort. Und wenn der Sturm kommt, wisst ihr, ein Leben im Sieg ist nicht ein Leben ohne Probleme. Manche Christen haben diese komische Vorstellung. Ein siegreiches Christenleben heißt ein Leben ohne Probleme. Wenn das so wäre, hätte Paulus kein siegreiches Christenleben geführt. Paulus wäre ein Versager gewesen. Der hat so viele Probleme, Trübsale, Schwierigkeiten und Hindernisse gehabt. Er hat ein Leben gehabt voller Anfechtungen. Seine erste Weissagung war bereits, ich werde ihm zeigen, wie sehr er wird leiden müssen um seines Namens willen. Möchtest du eine Weissagung heute haben? Das war die erste Weissagung, die Paulus empfangen hat. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss für meines Namens willen. Aber Paulus war ein Mann des Glaubens, er war ein Mann der Gnade. Paulus war ein Mann, der auf dem Wort Gottes stand. Er war ein Mann, der trotz aller Anfechtungen und Schwierigkeiten ein Leben im wirklichen Sieg lebte. Und wisst ihr, wenn unsere Einstellung ist, ein Leben, da gab es so Glaubensprediger, die haben dann gepredigt, ja, wenn du einfach im Glauben lebst, hast du keine Probleme mehr. Das ist völlig unbiblisch, Freunde. Da sind so viele Menschen enttäuscht worden und kaputt gemacht worden, weil ihnen irgendetwas vorgepredigt wird. Bekenn einfach und wenn du das bekennst, dann wird das schon... Freunde, nein, nein, nein, nein, nein. Das wahre Christenleben ist, egal welche Trübsale du durchmachst, egal wie viele Stürme da kommen, egal wie sehr der Wind weht, egal wie hoch die Wellen sind, egal auch ob du in großer Gefahr bist oder nicht, wenn Jesus zu dir gesagt hast, wir gehen auf die andere Seite und du deinen Glauben in das setzt, was er gesagt hat, dann gehst du mitten durch den Sturm hindurch auf die andere Seite. Im selben Kapitel, in Lukas Kapitel 8, da gibt es zwei ganz interessante Verse. Im selben Kapitel, im Vers 8, sagt der Herr Jesus, hier spricht er von dem Sämann und der den Samen sät. Und er sagte, und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte 100-fach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus rief, bitte hört doch, wenn ihr Ohren habt. Hört doch. Aber schau, was er im selben Kapitel ein bisschen später sagt, in Vers 18. In Vers 18 sagt Jesus etwas ganz, ganz Interessantes. Hier sagte er, so seht nun darauf, wie ihr zuhört. Wie ihr zuhört. Wie hören wir dem Herrn zu? Meine Frage war nur ein paar Verse später. Nur 7 Verse später sagt Jesus zu den Jüngern, wo ist euer Glaube? Er hätte genauso gut sagen können, wie habt ihr mir zugehört? Ich habe euch doch gesagt, wir fahren auf die andere Seite. Wie habt ihr mir denn zugehört? Als ich das gelesen habe in diesem Kapitel, da wurde mir plötzlich so bewusst, wie leicht wir doch der Gefahr ausgesetzt sind, dem Herrn halbherzig zuzuhören. Wir laufen so großer Gefahr, nicht wirklich vom ganzen Herzen den Herrn zuzuhören. Wer Ohren hat, der höre. Habt Acht, wie ihr zuhört, sagt der Herr. Denn wenn wir nicht richtig zuhören, wenn wir Jesus so nebensächlich zuhören, wenn wir sein Wort so lesen, weil es halt unsere Pflicht ist, als guter Christ müssen wir halt die Bibel lesen, aber nicht wirklich unser Herz aufmachen und dem Herrn wirklich zuhören mit geöffneten Ohren, mit einem ganz weit offenen Herzen, wisst ihr, was geschehen wird? Wir haben sein Wort halbherzig gehört. Und wenn der Sturm und der Wind und die Wogen und die Wellen das Boot unseres Lebens durcheinander schütteln, dann werden wir alles andere tun. Aber nur nicht zu sagen, es ist alles okay. Ich habe ihm zugehört. Er hat gesagt, wir fahren auf die andere Seite. Es ist okay. Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, warum alles Chaos ist und drunter und drüber, aber eins weiß ich, ich habe ihm zugehört und ich lasse sein Wort nicht jetzt links liegen, weil ich habe ihm richtig zugehört. Wir fahren ganz sicher auf die andere Seite. Wind, Wellen, ihr werdet mich nicht beunruhigen. Wind, Wellen, ihr werdet mich nicht abhalten. Wind und Wellen, egal wie groß und wie stark ihr seid, ich fahre auf die andere Seite, weil ich habe ihm zugehört. Es ist so wichtig, Freunde, wie wir dem Herrn zuhören. Wir müssen lernen, von ihm mit ganzen offenen Herzen zu hören. Wir müssen lernen, die Worte, die er zu uns spricht, von Herzen aufzunehmen und wirklich in unserem Herzen ernst zu nehmen. Christen müssen wieder lernen zu meditieren. Viele Christen haben das Meditieren völlig verlernt. Wir haben das Meditieren dem Teufel überlassen. Wir haben es den östlichen Religionen überlassen. Wisst ihr, das hebräische Wort für meditieren ist sehr viel in der Bibel. David hat sehr viel meditiert. Meditieren heißt nichts anderes als nachzusinnen, immer wieder das vor sich hin zu plappern, immer wieder darüber nachzugrübeln. Worüber meditieren wir? Wenn Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren, dann müssen wir das mit ganzem Herzen hören und dann müssen wir das lernen, darüber zu meditieren. Okay, Herr, ja, du hast gesagt, wir fahren rüber. Ja, Herr, darüber denke ich nach, daran glaube ich, darüber grübel ich. Wir fahren rüber. Der Herr hat gesagt, als ich im November da war, es ist vollbracht. Ich habe das nie vergessen. Ich habe den Abend nie vergessen. Ich habe oft daran gedacht, ich habe oft für euch gebetet. Herr, bitte lass dieses Wort im Herzen von Gerd stark sein. Es ist vollbracht. Wir fahren auf die andere Seite, Freunde. Da gibt es nichts zu rütteln. Der Herr wird tun, was er versprochen hat. Der Herr hält Ausschau nach Menschen. Und darum wird er auch seine Gemeinde in Deutschland erschüttern. Er wird die Gemeinde in Deutschland erschüttern, damit das Menschliche, was Menschen sich aufgebaut haben, dass das rausgeschüttelt wird aus der Gemeinde und dass das Göttliche, das Wort des Herrn, die Kraft des allmächtigen Gottes, die bleibt bestehen und die wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lassen in diesem wunderschönen Land. Dieses Land sehnt sich danach, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Dieses Land hat tiefe Sehnsucht danach, einen Gott zu sehen, der auch zu seinem Wort steht. Leute sagen mir immer, Europa ist geschlossen fürs Evangelium. Nein, Europa ist geschlossen für die Religion und die Religiosität. Aber für Jesus, für den lebendigen Herrn, der sie liebt, ist Europa nicht verschlossen. Es gibt kaum einen Gottesdienst, wo ich predige in Europa, wo es Ungläubige gibt, wo sich die nicht bekehren. Leute sagen mir, Österreich ist so hart. Beim letzten Mal in Österreich, als ich gepredigt habe, 3 Ungläubige waren da, 3 haben sich bekehrt. Europa ist nicht verschlossen. Europa ist verschlossen für das ganze religiöse und absurde Zeug, das ihnen präsentiert wurde. Jetzt schickt der Herr die Moslem zu uns, die in Wirklichkeit hungrig sind nach der Liebe Gottes, weil die kennen sie gar nicht. Diese Dame, die sich bekehrt hat in Frankfurt, die hat zu mir gesagt, weißt du, Reinhard, ich habe von Kind auf eine Abscheu gegen den Islam gehabt. Aber ich habe keine Wahl gehabt, ich wurde so erzogen. Sie sagte mir persönlich, sie sagte, meine Tante zwang mich dazu, Flüche über meine Cousine zu beten, die ich geliebt habe. Die war meine Freundin. Ich musste sie verfluchen, jeden Tag im Gebet. Und als ich gesagt habe zu meiner Tante, ich will das nicht tun, warum muss ich das tun, hat sie gesagt, weil sie ist keine gute Muslime. Wir müssen das tun. Die kennen die Liebe nicht, die wir kennen, Freunde. Und jetzt überschwemmen sie unsere Länder und die Christen zerbrechen sie den Kopf. Wir sollen sie alle wieder wegschicken. Zeigen wir ihnen doch die Liebe unseres Gottes. Zeigen wir uns doch, wie gut unser Herr ist. Warum haben wir Angst davor? Ich habe absolut keine Angst. Ich bitte den Herrn, mir viele Gelegenheiten zu geben, diesen wunderbaren Menschen doch die Liebe unseres Vaters zu zeigen. Gott liebt diese Menschen. Sie sind nicht böse Menschen. Sie sind Menschen, die in Wirklichkeit den Gott suchen, denen aber ein falscher Gott präsentiert wurde. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihnen diese Liebe, diese Gnade, diese Herrlichkeit unseres Gottes zu zeigen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ihnen zu zeigen, wir haben einen Gott. Wenn der sagt, wir gehen auf die andere Seite, dann gehen wir wirklich auf die andere Seite. Willst du ihn kennenlernen? Der setzt dich frei. Der verändert dein Herz. Der nimmt dir diesen Hass aus deinem Herzen. Der zeigt dir, wie sehr er dich liebt und respektiert. Dann lehrt er dich, andere Menschen auch gleich zu lieben und zu respektieren. Also meine persönliche Meinung ist, wir haben jetzt so eine wunderbare Möglichkeit, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die wir sonst nicht hätten erreichen können. Wenn wir dort hingegangen wären, wären wahrscheinlich viele von uns den Märtyrer dort totgestorben. Jetzt kommen sie zu uns, wir können ihnen predigen und laufen nicht einmal das Gefahr, unser Leben zu verlieren. Welch ein Geschenk es doch ist für uns, Freunde. Wir müssen einfach die Liebe Gottes und das Herz Gottes ergreifen und diesen wunderbaren Menschen zu zeigen, es gibt einen Gott, der uns tatsächlich liebt. Der liebt dich so unwahrscheinlich, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Als diese Frau in Hamburg die Liebe Jesus erfuhr, ließ sie alles hinter sich. Sie hatte kein Interesse mehr an ihrer Religion. Sie wollte nur mehr diesen Jesus ganz kennenlernen. Und am 10. April, an ihrem Geburtstag, ließ sie sich taufen. Viele, der Herr will uns eine große Ernte schenken in Deutschland, nicht nur unter den Deutschen, aber unter vielen Ausländern, die hergekommen sind, der Herr will uns eine Ernte geben. Und wisst ihr, was geschehen wird? Viele von ihnen werden zurückgehen als Missionare in ihre Länder und werden dem Herrn helfen, eine globale Ernte einzubringen, die er versprochen hat, bevor Jesus Christus wiederkommt. Habe ich keinen Zweifel daran. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. betreffs deinen eigenen Umständen, betreffs deiner Situation, betreffs deinen Schwierigkeiten, betreffs deiner Lage, in der du gerade heute bist. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie hast du zugehört? Schaust du auf deine Situation? Hörst du auf die Umstände, die laut brüllen und schreien? Oder hast du wirklich gut mit dem Herzen, dem Herrn zugehört, was er zu dir gesagt hat oder sagt betreffs deiner Situation? Das ist meine erste Frage. Wenn du nicht gut zugehört hast, dann sag dem Herrn einfach, Herr, bitte verzeih mir, ich will dir zuhören, ich öffne mein Herz, bitte sag mir, wohin es geht. Sag mir, worüber wir fahren. Sprich zu mir betreffs meinen Umständen, Herr. Sag mir, wo es hingeht. Ich höre vom ganzen Herzen zu. Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, vielleicht hast du wirklich gut vom Herzen zugehört, aber als der Sturm und der Wind und die Wellen kamen, plötzlich hast du gemerkt, dass dein Glaube in dir war, in deinen Freunden war, in deiner Gemeinde war, in deinen Geschwistern waren, in deinen Umständen waren, in den natürlichen Umgebungen waren, überall, nur nicht in dem, was er gesagt hat. Und Jesus stellt dir heute auch diese Frage, wo ist dein Glaube? Wenn dein Glaube nicht in dem ist, was er gesagt hat, dann ist es ganz einfach. Die Bibel nennt das Umkehr. Wir sagen, Herr, ich muss erkennen, mein Glaube war in meinen Fähigkeiten, in meinen Talenten, in meinem Pastor, in meinem Leiter, in meiner Frau, in meinem Mann. Mein Glaube war überall, aber nur nicht in dem, was du gesagt hast. Herr, ich kehre um. Heute lege ich meinen Glauben erneut in dein Wort. Da drin bleibt er. Da drin bleibt er fest bestehen. Und ich deklariere, wir fahren rüber auf die andere Seite. Wir hatten mit unserem Kinderheim so viele Schwierigkeiten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das erste Mal waren wir hier mit unseren zwei wunderbaren brasilianischen Freunden, Karina und Paulus. Die lassen euch übrigens schön grüßen. Die sie noch kennen, die lassen euch... Die lassen euch ganz lieb grüßen übrigens. Als wir das erste Mal hier waren im Februar, war alles ganz am Anfang für uns. Wir haben so viele Widerstände gehabt. Wir haben so viele Winde und Stürme gehabt. Mehr als einmal habe ich mir im Natürlichen gedacht, es ist doch einfacher, wir geben einfach alles auf. Aber immer wieder haben wir einfach gesagt, nein, der Herr hat gesagt, wir fahren darüber. Und jetzt, 2 Jahre danach, steht ein wunderschönes Haus, schuldenfrei, 2000 Quadratmeter Grund. 46 Kinder werden jeden Tag versorgt. Sie haben Essen bekommen, haben neue Kleidung bekommen. Aber das Allerwichtigste, sie haben die Liebe Gottes bekommen, ihr Leben Jesus übergeben. Und jetzt erreichen wir ihre Familien. Durch den Sturm, durch die Schwierigkeiten, durch alles durch. Das Einzige, was wir uns einmal gefragt haben, ist, haben wir wirklich dem Herrn seine Stimme gehört? Wir haben gesagt, ja, er hat es gesagt, also fahr mal rüber. Ich möchte dich ermutigen heute, gib deinen Glauben nirgends wohin, außer in dem, was er dir versprochen hat. Grab die Verheißungen deines Lebens wieder aus, die er dir gegeben hat und sag, okay Herr, mein Glaube war nicht in deinem Wort, er war, was weiß ich, aber jetzt ist er wieder in deinem Wort. Jetzt, ich fahre doch rüber. Ich gehe nirgends anders hin. Du kannst ruhig weiterschlafen, weil ich habe bereits dein Wort. Ich fahre auf die andere Seite.